Ja, also um ganz ehrlich zu sein, 100% genau weiß man es nicht, weil es ist ein Zeitraum 35 bis 40.000 Jahre, in dem in Europa sowohl anatomisch moderne Menschen als auch noch Neandertaler gelebt haben. Und da wir leider direkt mit diesen Funden bei uns auf der Schwäbischen Alb keine Menschenknochen gefunden haben, hat man den Erzeuger also nicht, wenn man so will, leiblich vor sich. Dennoch gehen wir eigentlich alle davon aus, dass es der anatomisch moderne Mensch gewesen ist. Denn immer wenn man in Europa derartige Funde, die in der Regel an anderen Fundstellen etwas jünger sind zugegebenermaßen, mit Menschenknochen vergesellschaftet findet, ist es eben der anatomisch moderne Mensch. Andererseits hat man bis jetzt noch nie mit Neandertalerknochen zusammen derartige Funde in ganz Europa entdeckt. Und man muss auch den kulturellen Zusammenhang als Ganzes sehen. Es handelt sich um eine Kultur, die in der Fachwelt Aurignacien genannt wird. Und eigentlich immer, wenn man Menschenreste im Aurignacien findet, sind wenige zugegebenermaßen, sind es aber anatomisch moderne Menschen, sodass wir eigentlich, wenn wir diese Indizien miteinander kombinieren, ziemlich sicher sind, dass es eben doch der anatomisch moderne Mensch und nicht der Neandertaler war. Wenn Sie diesen Bezug herstellen, woher kamen diese Menschen, die sich dann in dieser Gegend niedergelassen haben, gelebt haben, solche Gegenstände gefertigt haben? Weiß man etwas darüber? Ja, also die ältesten anatomisch modernen Menschen kommen nach allem, was wir wissen, aus Afrika. Erstmals außerhalb Afrikas begegnen wir ihnen in Israel vor etwa 90 bis 100.000 Jahren. Dann verliert sich aber ihre Spur für eine ganze Zeit. Die ältesten wirklich sicher datierten Knochen moderner Menschen in Europa sind erst 35.000 Jahre alt. Die stammen aus einer rumänischen Höhle. Wenn man das aber mal als Gesamtbild mit den Kulturerscheinungen, die ich eben schon ansprach, verfolgt, spricht vieles dafür, dass also der anatomisch moderne Mensch aus Afrika kommend über die Levante dann weiter nach Europa eingezogen ist. Das kann einerseits über den Balkan passiert sein, wofür solche Menschenknochen sprechen würden. Das kann aber unter Umständen auch entlang des nördlichen Schwarzmeerbereiches passiert sein. Aber summa summarum muss man sagen, sie sind wohl aus östlicher, südöstlicher Richtung gekommen und dann in verschiedenen Routen weiter in Europa vorangeschritten. Das kann, wofür unsere Funde auf der Alb sprechen, entlang des sogenannten Donaukorridores passiert sein. Andere Routen entlang des nördlichen Mittelmeeres sind vorstellbar. Auch dafür gibt es Hinweise in Norditalien und auch in Spanien. Also man darf sich das nicht als eine singuläre Ausbreitungswelle vorstellen, sondern es hat sicherlich mehrere, auch zeitlich gestaffelte Routen gegeben. Aber östliche, südöstliche Richtung deutet sich an. Ist diese Kultur in das Gebiet gebracht worden? Ist sie in dem Gebiet, wo sie jetzt gefunden wurde, also die Flöte und die Venus, entwickelt worden? Ist sie möglicherweise nur in Anführung vervollkommnet worden? Lassen die Funde Aussagen zu solchen Fragen zu? Ja, es ist tatsächlich so, dass also diese Funde in ihrer vollen Ausprägung mit Musikinstrumenten, mit besonders alten Kunstwerken tatsächlich im Bereich der Schwäbischen Alb, meinetwegen sagen wir im oberen Donautal auch, bisher am frühesten da sind. Es ist so, der Mensch, der moderne Mensch, der nach Europa gekommen ist, hat einen gewissen Satz an Merkmalen der Modernität mitgebracht, also verschiedene moderne Werkzeuge, auch das eine oder andere Schmuckstück, was er zum Teil aus Elfenbein geschnitzt oder aus Tierzähnen hergestellt hat. Aber tatsächlich Musik und Kunst in dieser Form, wie wir sie auf der Alp finden, finden wir zu früheren Zeiten nirgendwo. Also da scheint tatsächlich im Bereich, in dem wir uns hier aufhalten, was passiert zu sein. Da scheint ein gewisses Innovationspotenzial auch schon vor 35 bis 40.000 Jahren da gewesen zu sein. Ist es dann gerechtfertigt, Tübingen oder die Alp als Wiege der modernen Kultur zu bezeichnen? Ja, sagen wir mal als eine der Wiegen. Wir sind da immer so ein bisschen vorsichtig zu sagen, dass es bei uns die einzige Wiege ist. Ich sagte schon, es gibt diese möglichen Wanderrouten entlang des nördlichen Mittelmeeres. Da haben wir in Norditalien Hinweise, dass dort auch so ein Zentrum gewesen ist. Es hat sicherlich wenige Zentren in dieser Art gegeben und die Schwäbische Alb ist sicherlich eines und auch ein ganz wichtiges davon. Sowohl die Venus als auch die Flöte jetzt sind sehr plastisch gefertigt, sind sehr filigrane Darstellungen und Anfertigungen, zumal aus verschiedenen Materialien hergestellt, nicht nur aus Holz, sondern aus Knochen, Elfenbein beispielsweise. Ja. Weiß man, wofür das Musikinstrument, die Flöte, gebraucht und genutzt wurde? Für Kulthandlungen, für Bräuche, für religiöse Handlungen oder generell, dass man einfach viel Musik gemacht hat damals? Ja, fangen wir mit den Musikinstrumenten an. Also bis vor einigen Jahren kannte man nur aus dem benachbarten Geißenklöster, was also wenige Kilometer vom Hohlefels entfernt liegt, Knochenflöten. Und da hat man immer noch gedacht, auch weil man von anderswo sowas nicht kannte, das ist irgendwas ganz Besonderes. Und da ist natürlich schnell der Gedanke da, dass das bei Kulthandlungen und Vergleichbaren eine Rolle gespielt hat. Nun ist es aber so, dass eben vom Hohlefels jetzt Reste von mittlerweile 3 Flöten stammen. Im Geißenklösterle sind es auch 3 Flöten und auch bei den Nachgrabungen am Vogelherd in einem anderen Teil der Schwäbischen Alb im Lohnetal hat man inzwischen die Reste von 2 Flöten. Es ist also tatsächlich so, immer wenn man in entsprechenden Schichten mit modernen Methoden herangeht, scheint man fast zwangsläufig auf Musikinstrumente, wie übrigens auch auf plastische Kunstwerke zu stoßen, so dass der Gedanke da nahe liegt, dass das doch einen gewissen integralen Bestandteil auch des täglichen Lebens gespielt hat. Tatsache ist auch, dass diese Funde, wenn wir sie heute auf den Grabungen finden, oft mit ganz normalem Abfall letztlich zusammen vorkommen, also nicht in irgendeiner Weise Hinweise auf Deponierungen oder Ähnliches sind, sodass es also offensichtlich schon zum täglichen Leben gehört hat. Andererseits, eine gewisse kultische Note lässt sich dem Ganzen natürlich auch nicht absprechen, wenn man zum Beispiel diese Venusfiguren sieht, die ja auch immer im Zusammenhang mit Fruchtbarkeit gedeutet werden, oder auch die Tierfigürchen, die zum Teil Merkmale von Tieren und Menschen tragen, die gerne auch im Zusammenhang mit schamanistischen Praktiken genannt werden. Die Hinweise lassen sich nicht wegdiskutieren. Es scheint tatsächlich so, dass diese Gegenstände in ganz verschiedenen Zusammenhängen eine Rolle gespielt haben, sowohl bei, ja, im weiteren Sinne kultischen Handlungen, aber auch offensichtlich im ganz normalen täglichen Leben der Menschen um diese Zeit. Die Grube Messel ist so etwas wie eine Goldgrube, was Fossilien anbetrifft. Ist jetzt die Alp, ist die Gegend um Tübingen jetzt eine Goldgrube, was Kulturgüter aus der Zeit von etwa 35.000 Jahren anbetrifft? Ja, ich glaube, das darf man ohne Einschränkung sagen, ja.